Viertes Kapitel. Nachtragung und Lücken in der Datierung und bei Namen. Im 9. Kapitel des ersten Heftes wurde ausgeführt, im Wesen einer universalen Geschichtsfälschung liegt beschlossen, dass auch die einstige echte Chronologie vernichtet und an ihre Stelle eine neue, gefälschte Chronologie gesetzt werden musste. Um den Endzweck der Verfälschung der mittelalterlichen Geschichte, worüber in einem späteren Heft alles Nötige gesagt werden wird, zu erreichen, war es ferner erforderlich, nicht nur mit geschichtlich wirklichen Ereignissen und Personen im Rahmen des neu zu gestaltenden Geschichtsgemäldes willkürlich umzuspringen, chronologisch vor- und nachzuverlegen, sondern zu bestimmten Zwecken sind auch Personen und Ereignisse frei erfunden, erdichtet worden. Wenn es sich also tatsächlich so verhält, wenn die jetzt vorliegende Geschichte des Mittelalters in vielen Partien glatte Dichtung ist, dann muss diese künstliche Geburt der Geschichte an gewissen Merkmalen der gefälschten Überlieferung, der Urkunden und Chroniken erkennbar sein. In den angeblich echten mittelalterlichen urkundlichen und erzählenden Quellen müssen Fälschungsbrandmale zu finden sein. Deshalb nämlich, weil die Fälschergenossenschaft an der glatten und restlosen Bewältigung ihrer gewaltigen Aufgabe scheitern musste. Den Plan der Verfälschung der gesamten mittelalterlichen Geschichte so glücklich zu verwirklichen, dass ein in allen einzelnen und kleinsten Teilen haarscharf ineinandergreifendes Räderwerk entstand, war unmöglich, erwies sich jedenfalls im Verlaufe der großen Aktion, die sich ja über lange Jahrzehnte erstreckte, als ein unmögliches Beginnen. Es war, wie schon im ersten Heft gesagt wurde, vor allem nicht möglich, die zahllosen Fäden und Fädchen der Chronologie, die sich an unzähligen Punkten hundertfach kreuzten und überschneiden mussten, zu einem untadeligen, fehlerlosen Gewebe zu verschlingen, so zu verketten, dass ein Name und ein bestimmtes Datum immer in Übereinstimmung blieb. Wenn sich die einzelnen Fälscher auch noch so gründlich und noch so oft miteinander über die auftauchenden Fragen und ihre vorgeschlagenen Lösungen in Benehmen setzte, schon das allerkleinste chronologische Versehen oder Schwanken musste unheilvolle Folgen haben. Man muss sich nur einmal in die Lage dieser vielhundertköpfigen Genossenschaft hineinversetzen. Aufs Große und Ganze gesehen glückte der kühne Wurf, in allen Einzelheiten aber klaffte das kunstvolle Gebäude auseinander. In den Augen der Fälscher bedeuteten diese Mängel und Bruchstellen lediglich Schönheitsfehler, die zwar bedauerlich, aber völlig harmlos waren, solange keine Kritiker auf den Plan traten, die Außenseiter waren und welche mit skeptischer Neugierde eingehende Inspektionen an den errichteten Gebäude vornahmen. Leider kam aber eine Zeit, in der sich unabhängige Männer erdreisteten, die altehrwürdigen Urkunden kritisch unter die Lupe zu nehmen. Damit trat eine feindliche Macht in die Welt der Geschichtsquellen, mit deren Auftauchen die Väter der großen Geschichtsfälschung nicht gerechnet hatten und damals auch nicht zu rechnen brauchten. Wer hätte denn daran gedacht, dass Wissenschaft und wissenschaftliches, unabhängiges Forschen einmal Gemeingut der Menschheit werden könnte? In den ersten Jahrhunderten nach der großen Aktion wurde zwar, um das drohende Verhängnis abzuwehren, mit Erfolg immer Zuflucht zu einem sicher wirkenden Mittel genommen, man versperrte einfach Außenstehenden den Zutritt zu den Urkundenarchiven. Die Archive wurden damals vor jedem Fremden argwöhnisch verschlossen. Mit welchen Schwierigkeiten und Schikanen unabhängige Gelehrte noch vor 100 und weniger Jahren zu kämpfen hatten, um freien Zutritt zu den Pergamentschätzen der Archive zu erhalten, geht eindringlich aus den Reiseschilderungen hervor, die von den Mitgliedern der Monumenta veröffentlicht sind, in den Bänden des Archivs der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde. Um Ausreden war man nicht verlegen. Es hieß dann, alte Urkunden seien nicht da oder sie befänden sich in so unordentlichem Zustande, dass nichts mit ihnen anzufangen sei oder einfach, der Herr Archivar wäre nicht anwesend und außerdem der Schlüssel zum Archiv verlegt und unauffindbar. Auf die Dauer verfing diese bequeme Taktik allerdings doch nicht. Wohl oder übel musste man die Urkunden einmal einsehen lassen und damit tauchte das Gespenst der Entdeckung der einzigen Fälschungsaktion über der Überlieferungsmasse auf. Wir legen uns nun die Frage vor, Was war wohl für die Fälschergenossenschaft das einfachste Mittel, um Fehlern in der Datierung oder Unstimmigkeiten zwischen einem Ereignis oder einem Namen und einer Datumsangabe aus dem Wege zu gehen? Antwort: Man ließ für ein Datum oder einen Namen eine Lücke. Diese Lücke ließ man nun entweder für immer offen oder man trug im Verlaufe dieser Auktion später nach langen Beratungen und Überlegungen in diese Lücke Namen und Daten ein, die man für richtig oder annähernd richtig hielt. Man machte also Nachtragungen. Und zwar wurden hiermit Spezialisten betraut, die also im wahrsten Sinne als Lückenbüßer ihre Tätigkeit ausübten. Wenn es sich so verhielt, dann darf erwartet werden, dass in der urkundlichen und natürlich auch in der literarischen Überlieferung Anzeichen dieser Tätigkeit aufzufinden sind. Und zwar, da ja die universale Aktion eine allgemeine Verfälschung der Geschichte bewirkte, müssen solche Merkmale in der gesamten Urkundenmasse des Mittelalters auftauchen. Und das ist, wie wir nun sehen werden, in der Tat der Fall. Erstens, Eestama hat 1927 Originalurkunden aus der sizilischen Kanzlei Karls I. von Anjou, die nach ihm für zweifellos echt anzusehen sind, untersucht. Er machte bei der Überprüfung die Entdeckung, dass in den Originalurkunden die am Schlusse stehende Datierung sich bald mehr, bald minder deutlich von dem Texte der Schreiben abhob, Seite 250. Diese Besonderheit kann sich nur durch die Annahme erklären, dass alle diese Datierungen später niedergeschrieben sind als der übrige Text. Die Datumsangaben müssen nachgetragen sein. Erkennbar ist das an der veränderten Art des Duktus, bisweilen auch an dem Heraustreten der Datierung aus den Zeilen und an der abweichenden Färbung der Tinte. Fast durchweg sind so in diesen Urkunden die Datumsangaben nachgetragen. Die Angelegenheit wird für uns nun dadurch noch merkwürdiger, was Stama weiterentdeckte. Die Datierungen sind großenteils nicht in einem Zuge, auch nicht in allen ihren Teilen, sondern nur in bestimmten Angaben und diese wiederum in mehreren, meist zwei Phasen ergänzt worden, Seite 251. Nach Stama muss man sich den Vorgang in der Kanzlei so denken. Von diesen einzelnen Teilen der Datierung ist das Inkarnationsjahr und vielfach auch die Angabe der Indiktion und des Regierungsjahres von dem Schreiber der Urkunde sogleich im Anschluss an den Kontext geschrieben worden, während für den Ausstellungsort und für Monat und Tagesdatum die erforderlichen Lücken zunächst offengelassen wurden. Diese beiden Lücken sind nachträglich, aber nicht gleichzeitig ausgefüllt worden.